Ein Festival der Liebe, das braucht die ganze Welt, weil ohne Liebe alles fehlt. Dieter Thomas Kuhn. Ein weiterer Sommer näherte sich seinem Ende. Don sehnte sich nach Urlaub, hatte allerdings wie immer kein Geld, also hörte er sich um. Er hörte von Zitanien, wo man fast ohne Geld hinfahren könne, einem kleinen, unabhängigen Land in der Nähe von Immensen. Jedes Jahr fand dort am letzten Augustwochenende ein Freak-Festival statt. Er rief Kalle an, setzte ihn vom neuen Stand der Dinge in Kenntnis und 2 Wochen später waren sie auf dem Weg zu dem Open-Air-Ereignis. Um zum Festivalgelände zu gelangen, mussten sie über eine kleine Landstraße fahren, an deren Ende der Eintritt kassiert wurde. Kalle war ziemlich pleite, deswegen hatte er eine Idee. Don, du übernimmst das Steuer. Ich schleiche mich durch den Wald rein. Für so einen Hippie-Blödsinn zahle ich nichts. Ich habe aber keinen Führerschein. Das macht nichts. Die 200 Meter wirst du im ersten Gang schaffen. Kalle stieg aus und Don hoppelte im ersten Gang zum Festivalgelände. Na, hast wohl schon was geraucht? Fragte ihn ein langhaariger Kontrolleur am Eingang. Woher weißt du das? Kifferintuition, antwortete der Langhaarige. 12 Euro Eintritt bitte. Don hoppelte weiter zum Zeltplatz, machte laute Reggae-Musik an und wartete auf Kalle. Als dieser angekommen war, bauten sie Dons Zelt auf. Don lagerte es bei seinem Vater und wenn im Sommer das Wetter gut war, zeltete er gerne im Park. Ein Zelt war die einzige Wohnung, die er sein eigen nannte. Er schmiss seine Isomatte und seinen Schlafsack hinein, während Kalle seine Luftmatratze aufblies. Wenn du weniger rauchen würdest, dann könntest du auch stärker blasen, kommentierte Don. Wenn ich weniger rauchen würde, hätte ich mich schon lange aufgehängt. Immer wenn ich mir überlege, ob ich mich lieber aufhänge oder vor einen Zug schmeiße, rauche ich erstmal eine Zigarette und trinke ein Bier. Und dann fällt mir ein, dass ich weder rauchen noch trinken kann, wenn ich tot bin. Also lasse ich den Unsinn. Wenn ich mir allerdings dieses lausige Zelt anschaue, ist Selbstmord die bessere Alternative. Du hast doch deine bequeme Matratze. Don schlug die Heringe in das Feld. Bequem ist mein Bett, aber nicht dieses unförmige Luftpolster. Don, wenn du heute Nacht eine Frau findest, dann geh bitte in ihr Zelt. Ich habe keine Lust auf Fickgeräusche. Oh, oh, Don, ja, oh, tiefer. Oh, nein, gib's mir. Oh, ah, Alpia. Kein Problem, wenn du es genauso machst. Wird bei mir nicht vorkommen, du kennst mich doch. Und außerdem ist das Zelt total mies aufgebaut. Don fühlte sich wie ein Kiffer im Coffeeshop. Er war in seinem Element. Um ihn herum waren alle bunt gekleidet. Alle hatten außergewöhnliche Drogenerfahrungen und außergewöhnliche Biografien. Hier schaute ihn niemand komisch an. Hier war er ein Verrückter unter Verrückten. Kalle hingegen schaute sich um und bemerkte, dass er der einzige im Metal-Kluft auf dem Festival war. Er war ein Fremdkörper. Dennoch fiel er unter all den Freaks nicht weiter auf. Kalle drehte eine Runde, um die Bierstände und Dixie-Klos zu begutachten, und Don schaute sich nach Frauen und Geschenken um. Er fand einen Stand, über dem auf einem großen Holzschild Hexensalbe stand. Dahinter saß ein älterer Hippie mit einem Stirnband in Regenbogenfarben, das seine Glatze verbarg. Er drehte sich gerade eine Zigarette mit reinem Tabak. Vor ihm standen Räucherstäbchen, diverse Gefäße mit Kräutern, mit Tee, mit Guarana, Kolanuss, Moira Puama, Damiana, Knasterhanf und viele Gläser, die Hexensalbe enthielten. Der Verkäufer wandte sich an Don. Aloha, womit kann ich dienen? Don zeigte auf eine Dose. Schönen guten Tag, was ist denn in dieser Hexensalbe? Hexensalbe ist ein altes Geheimrezept. Ein wesentlicher Bestandteil ist Belladonna, die Tollkirsche. Die anderen Zutaten verrate ich ungern, damit mir keiner die Idee klaut. Tollkirsche? Ist es nicht gefährlich, ein Nachtschattengewächs in eine Salbe zu packen? Ganz recht. Die Menge ist allerdings genau abgestimmt und bei richtiger Dosierung ist meines Wissens bisher noch nie etwas passiert. Man trägt nur ein bisschen Salbe auf die Schläfen auf und nach rund einer Stunde sieht man schöne Optiken. Willst du mal ausprobieren? Eine kleine Probe gibt es für 1 Euro. Don sah lange in die Augen des Hippies. Ich muss nicht probieren. Ich nehme gleich eine ganze Salbe für 10 Euro, wenn du mir 2 Proben schenkst. Don dachte daran, dass er mit 10 Portionen sich selbst und 9 Frauen glücklich machen könnte. Eine gute Idee. Dafür erzähle ich dir auch die schöne Geschichte, woher die Hexenmythen kommen. Früher, als die Pest in den Städten herrschte und die Toten scharenweise weggefahren wurden, sind viele Frauen vor der Pest in den Wald geflüchtet. Dort hatten sie nur wenig Speis und Trank und sind deshalb im Wald sammeln gegangen. Alles, was sie gefunden haben, packten sie am Abend in einen großen Hexenkessel, aus dem sie dann gemeinsam aßen. Manchmal waren auch psychoaktive Pflanzen und Pilze darunter, Nachtschattengewächse, spitzkegelige Kahlköpfe und was man noch so findet. Sie saßen also nachts um einen großen Topf herum und dann fingen die Drogen an zu wirken. Eine gespenstische Stimmung. Ihre Kinder waren vom Hunger und der Pest dahingerafft. Die Städte waren von Krieg und Pestilenz geleert und die Weiber saßen nachts im Wald und röhrten sich zu. Einige hatten gute Trips, andere hatten schlechte Trips und dachten, sie würden auf Besen fliegen oder sie könnten hexen. So entstand vermutlich der alte Mythos von den Hexen. Ich persönlich habe allerdings nach jahrelanger Forschung eine weitere Theorie entdeckt. Kräuterfrauen haben früher eine Hexensalbe hergestellt, die dieser hier sehr ähnlich war, um sich diese vaginal mit Hilfe eines Besens einzuführen. Davon kommt der Ausdruck auf den Besen reiten. Und warum muss diese Salbe unbedingt auf den Schläfen verteilt werden? Kann man die Wirkung nicht auch anders erzielen? Oh, da fragt der Kenner. Ich habe schon einmal eine Frau auf meinem präparierten Besen reiten lassen und ich kann dir nur sagen, uiuiui. Sie war 17 Jahre meine Ehefrau und ist vor 3 Jahren nach Goa ausgewandert. Und mit dieser Salbe kann ich auch fliegen? Ich habe einmal eine ganze Dose über meinen Körper verteilt und nach einem 3 Tage dauernden Filmriss bin ich im Wald aufgewacht und wurde von riesigen Killerwespen verfolgt. Hier dürfte allerdings nichts passieren. Es gibt keine Fenster, aus denen man sich zum Fliegenlernen stürzen kann. Don schmierte sich ein bisschen Salbe auf die Schläfen. Mit dem Alter habe ich Respekt vor den Pflanzen bekommen, erzählte der Hippie. Jede Pflanze hat ihren eigenen Charakter und dementsprechend muss man sie behandeln. Es gibt die teuflischen Pflanzen, in denen ein böser Geist wohnt, der von einem Besitz ergreift. Hawaiianische Holzrose ist so eine Pflanze, die ich meide. Mit der Holzrose habe ich nur schlechte Erfahrungen gesammelt. So gekotzt habe ich in meinem ganzen Leben nicht. Ich habe gefühlt, wie das Dunkelböse meine Wirbelsäule entlang kroch und meine Orgonenergie blockierte. So ähnlich erging es einem Bekannten von einem guten Freund von mir mit Engelstrompete. Er hat nur eine Blüte gegessen und ist anschließend in die Stadt gegangen, weil er pinkeln musste, hatte sich den nächstbesten Baum gesucht und losgelegt. Der Baum hatte allerdings keine grünen Blätter, sondern eine Uniform, und in dieser Uniform steckte ein Polizist. Er wurde festgenommen. Anschließend hat er 2 Monate wegen Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt gesessen. Er ist akademischer Oberrat für Pädagogik geworden. Zum Glück gibt es auch sanftmütige Pflanzen. Einige von ihnen sind gute Freunde von mir geworden, die ich mit dem ihnen gebührenden Respekt behandle. Hanf für die schönsten Stunden allein. Moira Puama für die schönsten Stunden zu zweit. Psilos, mit denen ich in Urlaub fliege. Und Hopfen und Malz, um wieder klarzukommen. Ich höre schon, du bist, genau wie ich, ein Ethnobotaniker mit Geschmack für Psychodelikatessen. Ich wünsche dir ein schönes Festival. Mögen die Mächte mit dir sein, sagte er und zwinkerte mit seinen klaren Augen. Don ging in Richtung Bühne und Kalle kam von seinem Rundgang zurück. Hey Don, man sieht noch die Sonnenmilch auf deinen Schläfen. Ich war gerade in der Geisterbahn. In der Geisterbahn? Ja, es gibt hier sogar eine Geisterbahn. Hinten bei dem alten Fabrikgelände ist neben der Trommelhalle ein dunkles Gewölbe, das zu einer Geisterbahn umgebaut wurde. Mehr erzähle ich dir nicht, aber ich kann dir sagen, dass ich mich in meinem ganzen Leben noch nie so gegruselt habe. Der Anblick ist schlimmer als Dragonen. Das kann ich kaum glauben. Geh hin, dann siehst du es mit eigenen Augen, auch wenn du es nicht sehen willst. Na gut, treffen wir uns in einer Viertelstunde vor der Bühne wieder? Don ging zur Geisterbahn. In der Trommelhalle wurde bei einem Feuer getrommelt und getanzt. Neben der Halle fand er den Gang, über dem Geisterbahn stand. Er ging hinein, sah aber nur einen dunklen Gang, der von 2 Fackeln erhellt wurde. 2 Kinder kamen ihm wie Zombies entgegen und schrien, »Böse, böse, weiche zurück!« während sie versuchten, ihm am Hals zu würgen. Die Kinder rannten davon und vor Don lag wieder der dunkle Gang. »Ich bin jetzt alt genug, eigentlich kann mich nichts mehr schocken«, dachte Don, während er den düsteren Weg entlang ging. Nichts war zu sehen. Dann kam eine Kurve. Don bog ein und nun sah er das Grauen. Ein Dia, das Angela Merkel und Edmund Stoiber zeigte. Das war zu viel für seine Nerven. Also drehte er schnell um, stampfte wie ein Zombie raus und warnte die Hippies und Trippies, die ihm entgegenkamen. »Böse, böse, weiche zurück!« Als er zurück zur Bühne kam, traf er Kalle murschend mit 2 betrunkenen Hippies an. Es spielte eine Hardrock-Band, die auf dem falschen Festival gelandet war. Der Sänger erzählte zwischen den Liedern mehrmals, dass er sich einsam fühle und dass das Publikum doch bitte etwas näher kommen solle. Das potenzielle Publikum saß jedoch entweder kiffend auf der Wiese oder schwamm nackt im nahegelegenen Waldsee. Don setzte sich zu einer Gruppe auf die Wiese, rauchte ein Joint, der härchenlos umherwanderte und wartete auf die nächste Band. In der Umbaupause kam Kalle und sah die Hexensalbe. »Na, Don, bist du wieder auf esoterischen Humbug hereingefallen?« »Das ist original Hexensalbe nach einer mittelalterlichen Rezeptur. Du kannst gerne probieren. Eine walnussgroße Portion auf die Schläfen und schon wird alles anders.« »Das mache ich gerne.« Kalle nahm sich die Hexensalbe, zog sein T-Shirt aus und verteilte eine Handvoll Salbe auf seiner Brust. »Mit Maß macht keinen Spaß.« Wenn er Drogen probierte, nahm er immer die doppelte empfohlene Menge. Zum einen war er schließlich größer und dachte, der Wirkstoff verteile sich besser an seinem Körper, zum anderen hatte er kein wissenschaftliches Interesse wie Don, sondern das Bedürfnis nach Rausch. »So, und jetzt?« »Jetzt setzen wir uns hin und genießen. Schließlich sind wir hier auf einem Festival.« Sie saßen auf der Wiese und ließen sich von der Sonne bescheinen. Nach einer Weile meldete sich Don zurück zum Dienst an der Realität. »Kalle, kommst du einen Augenblick ohne mich aus? Ich will mir noch eine Frau für die Nacht suchen und das geht alleine besser.« »Kein Problem. Erstens weiß ich, wo unser Zelt steht, zweitens weiß ich, wo der Bierstand ist und drittens bin ich hier wahrscheinlich sowieso verkehrt und möchte deine positiven Vibes nicht stören. Du störst nicht meine positive Aura, sondern nur meine Suche nach Feen. Und du willst sicherlich nicht, dass ich heute Abend über dich herfahre, nur weil ich keine Fee zum Kutscheln gefunden habe. Naja, das stört mich nur, wenn du dabei deine Socken anlässt. Don verschwand in der tanzenden Menge und hatte Glück. Er sah ein schönes Mädchen in der Menge, tanzte eine Weile neben ihr, eine Weile mit ihr, tanzte mit zu ihrem Zelt und in ihrem Zelt. Am nächsten Morgen traf er Kalle wieder, der an der letzten Glut des Lagerfeuers saß. Don stieg über eine Alkoholleiche, die neben dem Feuer eingeschlafen war. Jemand hatte seine Hand in einen kleinen Eimer mit Wasser getan. Kalle ließ seinen Blick von der Glut zu Don wandern. Seine Augenringe waren breit wie die Ringe eines Zuhälters. »Moin, Don. Gut geschlafen?« »Zum Glück gar nicht. Und du?« »Ich auch nicht.« »Don, darf ich dir 3 Space-Kekse schenken?« »Jetzt ist es noch zu früh für Kekse. Ich will nicht den ganzen Tag verpeilt umherirren. Aber für den Nachmittag nehme ich sie gerne. Wo hast du sie her?« Don dachte an den alten Ratschlag. Konsumiere niemals Drogen unbekannter Herkunft. »Die habe ich heute Nacht gekauft.« »Warum kaufst du Space-Kekse, wenn du sie nicht essen willst?« »Die sind von Galactica. Ich habe sie letzte Nacht getroffen.« »Galactica? Hier?« »Ja, nachdem du gegangen bist, bin ich in die Trommelhalle marschiert, als diese langweilige Hippie-Kombo auftrat. Und dort habe ich Galactica gesehen. Sie tanzte barfuß zur Trommelmusik, nur mit einem lila Hauch von einem Kleid bekleidet. Sie bewegte sich wie eine Ein-Mann-Laola-Welle. Ich setzte mich in die Ecke und war erschlagen von ihrem Anblick. Sie sah genauso aus, wie mir Galactica mal erschienen ist. Sie hatte die gleiche Haltung, die gleichen Gesichtszüge, die gleichen lebendigen Augen. Sie war eine Erscheinung. Und dann? Ich habe ihr lange beim Tanzen zugesehen und jede ihrer Bewegungen in mich aufgesogen. Ich sehe sie immer noch vor mir tanzen. Ihre Arme, ihre Beine, ihr Lächeln, wenn sich der Rhythmus ändert. Als sie eine Pause einlegte, habe ich sie angesprochen. Es war so einfach. Kalle nahm sich einen Stock und rührte in der Glut des Feuers. Und weiter? Ihre Stimme klang wie die Stimme von Galactica. Es hat mich umgehauen, diesen angenehmen Klang zu hören. Was sie erzählte, war anfangs banal. Ihr gefällt das Festival, die Stimmung ist so entspannt, sie ist schon das 5. Mal hier und die letzte Band war unglaublich gut. Die Art, wie sie erzählte, war bezaubernd. Ihre Worte waren schillernde Seifenblasen, die an meinem Ohr zerplatzten. Ihre Augen spielten mit jedem Wort, das sie aussprach. Und dann griff sie in ihre Schürze, gab dir 3 Space-Kekse und seitdem bist du so? Oder hat sie dir die Kekse in Seifenblasen eingewickelt als Geschenk überreicht? Nein, sie hat eine Dose. Sie verkauft Kekse auf dem Festival, um sich ihr Studium zu finanzieren. Zum Glück wohnt sie in einem Studentenwohnheim, wo fast nur Käfer wohnen, denn sie hat rund 400 Kekse gebacken und man konnte es in der ganzen Nachbarschaft riechen. Ich erinnere mich, du meinst die Fee, die gestern Abend mit einer Keksdose mit blinkenden Sternen und freundlichen Grinsen durch die Menge schwebte und Kekse verkaufte. Ja, genau die. Sie hat mit einer Freundin eine eigene Firma aufgemacht. Elfenflamme nennen sie sich und machen so Hippie-Krams. Sie jonglieren, verkaufen Energiebällchen, tanzen mit brennenden Pois, das komplette Programm. Sie hat mir also von den Keksen erzählt und ich war so verzaubert von ihr, dass ich gleich 3 Kekse gekauft habe. Danach sind wir zum See gegangen, haben uns die Sterne angesehen und uns von unserem Leben erzählt. Sie ist seit Jahren die erste Frau gewesen, mit der ich mich mehr als 3 Sätze lang unterhalten wollte. Sie studiert ein bisschen Sozialpädagogik und hat ein Praktikum in der Psychiatrie gemacht. Sie hatte daher Verständnis für meine Schizophrenie. Ich habe ihr alles von Dragon und Galactica erzählt und auch, dass sie für mich wie Galactica aussieht. Und sie erklärte mir, dass ich eine ganz normale Psychose habe, nichts Außergewöhnliches. Jeder Mensch hat seine verrückten Seiten, hat sie gesagt, und dann hat sie mir von ihren Problemen berichtet. Sie ist wie ein süßer Weißwein, reif zum Trinken und trotzdem verspielt. Ich glaube, es liegt an ihrer Vergangenheit. Sie hat ein paar Jahre lang das komplette Programm durchgemacht. Viel E, einige Meter Koks, eine Schultüte THC und etwas Speed, um das Ganze zu beschleunigen. Bis sie eines Nachmittags aufwachte und sich nicht mehr an ihre Kindheit erinnern konnte. Für sie ist es so, als wäre sie plötzlich mitten in der Pubertät ins Leben getreten. Natürlich weiß sie, dass sie einmal ein Kind war. Es gibt Fotos und andere unleugbare Beweise dafür. Und dennoch beginnt ihre erste Erinnerung mit 15. Der Rest ist weg. Verschwundibus, sagte sie. Wir sind uns sehr ähnlich. Mein bewusstes Leben beginnt erst mit 16. Mit 16 habe ich beschlossen, meine eigene Geschichte zu schreiben. Du hast dich verknallt. Spinn jetzt nicht rum. Ich denke zwar den ganzen Tag an sie, ich kann nicht schlafen und habe keinen Hunger, aber Liebe? Nein. Wenn das Liebe ist, verstehe ich nicht, warum die ganze Welt von dieser Krankheit redet. Verliebt sein ist nur was für Optimisten. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Unser Gespräch war ein Erdbeben für mich und jetzt spüre ich die kleinen Nachbeben. Das kenne ich. Mir geht es so, wenn ich eine tolle Fee genascht habe. Hast du sie bestäubt? Dann jetzt hör aber auf. Man orgelt nicht mit seiner Therapeutin. Und außerdem war ich gestern viel zu betrunken. Das hätte im Desaster geendet. Das kenne ich auch. Ich habe schon zu viele Desaster mit Alkohol und Tzatziki erlebt. Apropos Alkohol. Mein Magen ist flau und ich habe Hunger. Wollen wir erstmal frühstücken gehen? Hunger habe ich noch nicht. Ich habe gestern genug Flüssignahrung für 2 Tage zu mir genommen. Aber ich komme gerne mit und schaue dir beim Essen zu. Kalle und Don gingen zu einem Essensstand, wo Don ein Dinkelbratling auf Vollkornbrot und 2 Kaffee bestellte. Sie setzten sich auf eine Bank und betrachteten die Festivalwiese, auf der einige Festivalbesucher lagen, die es in der letzten Nacht nicht zu ihren Zelten geschafft hatten. Die Sonne schien. Ein Mann mit Gitarre ging über den Platz und sammelte Kinder für einen Trommelworkshop ein. 2 betrunkene Althippies banken vorbei und lallten unverständliches Zeug. Ein Hundepärchen begatterte sich spontan. Ein Mädchen stand auf der Wiese und jonglierte. Don kaufte sich einen 2. Dinkelbratling und gab Kalle die Hälfte ab. Iss erst mal ein bisschen, der Takt ist noch lang. Danke. Ich glaube, ich verziehe mich gleich in mein Zelt und komme erst abends wieder raus. Wenn du Galaktika triffst, dann grüß sie von mir. Kalle verschwand. Don verbrachte den 2. Festivaltag wie den 1. Er trank hier ein paar Bier, rauchte dort ein Joint, tanzte, trommelte und am Ende des Abends suchte er sich eine Frau für die Nacht und fand 2. Nachdem er mit einem Mädchen in ihr Zelt gegangen war, kam ihre Freundin zum Schlafen rein und gab vor, neben den beiden nicht einschlafen zu können, also fragte sie, ob sie mitmachen könne. Sie konnte. Erst am nächsten Morgen traf Don Kalle am Lagerfeuer wieder. »Moin Kalle, wo bist du gewesen?« »Lange Geschichte. Frag lieber nicht.« »Ich frag dich trotzdem, wo bist du gewesen? Ich hab dich gestern überall gesucht. Im Zelt warst du nicht, vor der Bühne warst du nicht und in der Trommelhalle auch nicht.« Kalle unterbrach. »Der frühe Vogel trinkt den Korn.« »Und trank Kaffee.« Don fuhr fort. »Ich hatte schon gehofft, dass du mit der Hexensalbe fortgeflogen wärst.« »Der Gedanke ist nicht verkehrt. Ich bin gestern in mein Zelt zurückgegangen, wie ich es dir gesagt habe. Dann habe ich mich in meinen Schlafsack gelegt und bemerkt, dass ich schon vor dem Einschlafen am Träumen war. Mein ganzer Körper war von Adrenalin durchflutet und ich wusste, dass ich nicht schlafen kann. Außerdem lief ein Betrunkener umher und rief wahnwitzig laut nach seiner Helga. Ich bin also wieder aufgestanden und über das Festivalgelände gewandert, ohne zu wissen, wohin. Dann habe ich in die Trommelhalle geschaut und Galaktika beim Tanzen gesehen. Sie sah mich, kam zu mir und wir haben uns angeschaut. Eine 1/4 Stunde standen wir voreinander und haben uns einfach nur angesehen, ohne ein Wort zu sprechen. Dann sagte sie, ich bin verschwitzt, wollen wir schwimmen gehen? Ich sagte ja und dann sind wir in der Morgensonne schwimmen gegangen. Nackt? Fragte Don. Er merkte, dass ein anderer Kalle vor ihm stand. Nein, wir hatten unsere Haut an. Anschließend haben wir uns von der Sonne trocknen lassen und saßen den ganzen Tag am See. Am Nachmittag sind wir nur kurz zum Festival gegangen, um zu essen, und Nana hat ihre letzten Space-Kekse geholt. Galaktika heißt Nana? Eigentlich Natascha, sie wird aber nur Nana genannt. Wir sind dann wieder zurück zum See gegangen, haben die Space-Kekse gegessen und wieder geschwiegen, den ganzen Tag und die halbe Nacht. Vielleicht ist Schweigen die einzige Kommunikationsform, bei der sich die Geschlechter verstehen. Nana kann schweigen, ich auch. Wir hörten entfernt die Bands vom Festival und genossen die Stimmung. Das heißt, ihr habt euch bestäubt? Nein, wir fühlten uns wie Kinder. Sex hätte alles verkompliziert. Wir haben ein bisschen gekuschelt, aber nicht mehr. Außerdem hatten wir die Kekse gegessen und jede kleine Berührung war für mich, ich denke auch für Nana, an der Grenze des Erträglichen. Wir haben uns kurz geküsst, aber dann brauchten wir eine Pause, weil wir einfach nicht mehr klar kamen. Du bist also verliebt. Don, bitte nutze die Situation nicht aus. Ich habe heute meinen Zynismus verloren und bis ich ihn wiederfinde, bin ich praktisch wehrlos. Also bitte keine Kommentare und erst recht keine Fragen, auf die ich heute Antworten gebe, die ich morgen bereue. Außerdem ist Nana viel zu flippig für eine Beziehung. Abends ist sie plötzlich aufgesprungen und meinte nur, sie müsse jetzt tanzen gehen, weil sie zu viel Energie in sich hätte. Sie ist dann gegangen und ich saß den Rest der Nacht alleine am See und habe die Sterne betrachtet. Don, ist es etwas anderes, auf dem Land in die Sterne zu schauen. Hier sieht man sie wenigstens. Alles ist so idyllisch, wenn man in die Unendlichkeit eines in sich geschlossenen Universums blickt. Später platzte noch einmal Nana jauchzend in meine herzergreifende Romantik. »Fürchte dich nicht«, sagte sie und schrieb mir mit einem Edding ihre Telefonnummer auf die Innenseite meines Oberarms, in Spiegelschrift. Sie verschwand, ich war ihr nicht böse. »Die Telefonnummer ist ein guter Anfang. Was machen wir jetzt?« »Ich würde vorschlagen, wir frühstücken. Ich trinke 3 Kaffee und dann können wir zurückfahren.« »Wollen wir nicht noch ein wenig chillen?« »Dann schlafe ich ein und werde heute nicht mehr fit. Lass uns lieber gleich fahren.« Die Musik ist aus, wir gehen nach Haus. Ich habe keine Lust, in der Nachmittagssonne meine Zeit im Stau zu verbringen. Gut, gehen wir frühstücken. Ich fand's galaktisch. Don konnte schweigen.